WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute, die vorletzte Sendung Domian heute. Willkommen bei uns, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Heute auch das letzte Thema überhaupt, das Hauptthema in unserer Sendung. Und das Thema heißt, ihr habt es euch gewünscht, das Thema heißt Zwänge und Rituale. Und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die ungewöhnliche Angewohnheiten haben. Zum Beispiel lustige Zwänge oder auch belastende Zwänge. Und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die schräge Rituale für bestimmte Lebenssituationen pflegen. Ich glaube, fast jeder von uns hat sowas. Viele Dinge hält man geheim, da schämt man sich. Aber ich würde mich freuen, wenn ihr das ein oder andere heute hier erzählen würdet. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder Mail domian@wdr.de. Und bevor wir anfangen, möchte ich auf den absoluten Wahnsinn hinweisen, nämlich auf die Versteigerung unseres weißen Hirsches. Die Versteigerung liegt im Moment bei 33.883 D-Mark Euro. Das ist wirklich unfassbar. Wir versteigern diesen weißen Hirsch zugunsten der Palliativstation der Universitätsklinik Köln des Mildred-Scheel-Hauses. Das ist die Palliativstation, die Sterbestation der Universitätsklinik. Ich bin dieser Station sehr lange schon verbunden. Das kam daher, weil mein Vater dort gestorben ist. Und ich weiß und habe da erlebt, wie würdevoll und wie gut sterbende Menschen versorgt werden. Und seitdem bin ich der Station verbunden und kann insofern auch dafür bürgen, dass jeder Cent, der hier zusammenkommt, gut verwendet wird. Wir sind alle ganz sprachlos, dass wir schon auf diesen ungeheuren Preis gekommen sind, auf die Versteigerungssumme. Und vielleicht lässt sich das Ganze ja noch im Laufe der Sendung steigern. Das heißt, nicht ganz im Laufe der Sendung, denn die Versteigerung endet um 1.30 Uhr. Um 1.30 Uhr ist Schluss, aber es gibt eben noch Möglichkeiten, bis dahin zu bieten. Ich bin gespannt. Es geht los zu unserem Thema Zwänge und Rituale mit Eike. Hallo Eike. Moin Jürgen. Guten Morgen. Ich freue mich, dass du da bist. Ja, freut mich noch einmal Teil einer Sendung sein zu dürfen auf den letzten Metern. Ja. Ich möchte kurz vorweg sagen, ich hatte jahrelang eine Zwangserkrankung und bin davon weggekommen. Was für eine Zwangserkrankung war das? Ein Zählzwang. Und der Grund meines Anrufes ist der, ich möchte allen Leuten, die unter Zwängen leiden, Mut machen, sich Leuten anzuvertrauen und sich auch in professionelle Hände zu begeben, denn das habe ich auch getan und bin dadurch, ja, genesen. Genesen, geheilt worden. Bitte? Genesen, geheilt worden. Ja, genau, richtig. Ja. Aber erzähl doch mal ein bisschen genauer, wie das aussah, wie dieser Zählzwang sich bemerkbar machte. Also ich habe das im Grunde schon gehabt, seit ich denken kann. Allerdings hat sich dieser Zählzwang im Laufe der Zeit immer intensiviert. Also es war so, dass ich gewisse Alltagshandlungen, so sagte mir mein Kopf, immer zu einer gewissen Anzahl machen musste. Das war so am Anfang immer 4 oder 8 Mal. Mhm. Und ich konnte mir das auch nicht erklären, habe es dann aber einfach immer so gemacht, weil man immer so innerlich so einen Druck hatte. Der Kopf hat dann gesagt, mach das so, sonst könnte theoretisch irgendwie etwas passieren, was auch immer es ist. Ach so, verbunden mit einem Aberglauben. Genau, richtig. Mhm. Und das hat sich dann, um jetzt eigentlich direkt schon mal auf den Punkt zu kommen, so weit intensiviert, dass ich 2012 war es in der Hochphase bis zu 10 Stunden am Tag damit verbracht habe, Alltagshandlungen bis zu mehrere 100 Male auszuführen. Mhm. Das kann man sich so vorstellen. Ich habe zu der Zeit studiert, Lehramt und musste dann beispielsweise morgens um 8 Uhr zur Universität, bin um 7 Uhr aufgestanden, bin ins Badezimmer gegangen, auf Toilette gegangen, habe die Zähne geputzt und musste dann 200 Mal den Wasserhahn auf, an- oder ausmachen, weil es einfach irgendwie mein Kopf sagte, du musst es nochmal machen, du musst es nochmal. Mhm. Hab dann versucht, aus dem Raum rauszugehen. Es hat also den gesagt, Wasserhahn auf, zu. Genau, auf, zu. Mhm. Und der Kopf sagt immer, wenn du jetzt aufhörst, quasi könnte etwas passieren, was auch immer es ist. Okay, ja. Ja, und das, also anderes Beispiel vielleicht, ich gehe ins Bett, meine, die Tür ist nicht richtig zu, mach die Tür zu. Natürlich ist die Tür dann zu, aber ich gehe wieder ins Bett, leg mich hin, nein, ich muss nochmal gucken und so weiter. Ja, und habe es dann auch geschafft, in dieser Zeit trotzdem mein Studium weiterzumachen. War das zum Beispiel in der Universität auch so, dass du da... Es war nämlich so, dass ich im Grunde, ja, das immer gemacht habe, wenn ich alleine war oder es einfach definitiv niemand sehen konnte. Mhm. Und ich habe dann aber irgendwann so einen inneren Druck verspürt, dass ich mich dann meiner Freundin anvertraut habe. Mhm. Und selbst sie, die ich ja quasi tagtäglich um mich herum hatte, wir haben zwar nicht zusammen gewohnt, aber ich hatte sie immer um mich herum, hat es nie mitbekommen. Nie. Ich war anscheinend so geschickt da mittlerweile drin, dass es niemand mitgekriegt hat. Was ja, finde ich, dann eine zusätzliche Belastung ist. Du hast einmal diesen Zwang und du hast die innere Aufgabe, diesen Zwang zu verschleiern. Genau, richtig. Ja. Und es war dann auch immer so, dass ich eigentlich immer sehr froh war, wenn ich unter Leuten war, weil dann dieser Druck von innen eigentlich nicht wirklich da war. Mhm. Also das, und ich habe mich dann immer eigentlich schon gefürchtet, wenn ich von ihr mit dem Sophie dann nach Hause gefahren bin, dass dann die ganze Geschichte wieder von vorne losgeht. Gab es bevor ich die Frage stelle, kurzer Hinweis nochmal, Eike, ich bitte das kurz zu unterbrechen. Wer steigern will, geht bitte auf eBay. Unter den Stichworten Domian und Hirsch. Das habe ich vorhin vergessen zu sagen. Also über eBay läuft die Versteigerung Domian Hirsch. Jetzt zu dir zurück, Eike. Gab es einen Höhepunkt, wo du gemerkt hast, es nimmt wirklich starke, krankhafte Züge an? Also irgendwann war es dann belastend. Am Anfang habe ich es gar nicht als belastend wahrgenommen, aber das war auch schon weit vor der Zeit, bevor es diese extremen Ausmaße bezüglich der Zeit jetzt angenommen hatte. Es war dann aber so, dass ich das versucht habe zu kanalisieren, indem ich dann mich quasi ungewollt selbst verletzt habe. Und zwar habe ich dann immer, wahrscheinlich hast du auch noch nicht wirklich gehört, aber sehr doll immer an meinem Körper irgendwo gedrückt, bis ich einen Schmerz empfunden hatte. Mhm. Und das habe ich dann auch natürlich wieder zu einer gewissen Anzahl machen müssen und das mündete dann darin, dass ich das in meiner Halsregion gemacht hatte und dann keine Luft mehr gekriegt hatte und dann musste der Notarzt kommen. Und das sind ja ungeheure Ausmaße. Ja, das war also das... Da war es dann spätestens auch allen bewusst, die involviert waren. Also da waren auch meine Eltern schon involviert. Und was daraus dann resultierte, war, dass ich dann erstmal in die Geschlossene kam für eine Woche. Da wurde ich dann erstmal mit Medikamenten zugeschüttet, quasi geerdet und habe dann das erste Mal wirklich mich da wirklich mit beschäftigt. Auch hast du in der Geschlossenen den Ärzten und den Psychologen gesagt, was mit dir los ist? Offen gesagt? Ja, offen gesagt, natürlich. Mhm. Aber das war mir auch in dem Moment auch nicht mehr peinlich, weil ich halt diesen Schritt schon vorher gesagt hatte. Mhm. Ich habe meine Freundin das gesagt, meinen Eltern. Ja, und dann habe ich das erste Mal halt wirklich probiert, mich da mit auseinanderzusetzen. Indem zum Beispiel ein Psychiater war es, der hat mir dann die ganz banale Aufgabe gestellt, mach es doch mal zu einer Zahl, die dein Kopf dir sagt, das geht damit nicht. Zum Beispiel 13 oder 7, das waren so Zahlen, das ging dann irgendwie nach meinem Kopf nicht. Und dann habe ich es halt gemacht, beispielsweise jetzt nochmal zum Beispiel zurück den Hahn aufmachen dazu und habe das dann ausgehalten. Mhm. Und habe gemerkt, dass dieses Gefühl nach einer relativ kurzen Zeit, ich würde sagen, es hat keine Minute gedauert, vorbeigegangen ist, also dieser Druck. Guter Lerneffekt. Richtig. Mhm. Und das hat mich erstmal total geflasht, weil ich da sehr glücklich drüber war, dass ich dieses Gefühl so schnell abschweifen konnte und dann ging es auch relativ schnell bergauf. Wie lange hast du insgesamt gebraucht in der Therapie, bis du es im Griff hattest? Also ich war danach zweimal in einer psychosomatischen Klinik in Bad Pyrmont, kann ich auch ruhig sagen, weil ich da sehr gute Erfahrungen gemacht habe. Und ich war 13 Wochen in der Klinik und habe im Grunde danach wurde ich entlassen und habe seitdem keinen Psychologen oder irgendetwas derartiges mehr aufsuchen müssen. Ist es heute so, dass du das Gefühl hast, du hast das wirklich los von dir? Sagen wir mal so, im Grunde schon. Ab und zu kommen diese Gefühle noch, Allerdings, also gerade dann, wenn ich Stress habe. Ich bin jetzt halt als Gymnasiallehrer an einer Schule tätig und habe natürlich auch Stress. Und wenn dann Stress ansteht, dann ist es so, dass dieses Gefühl wohl noch kommt. Aber ich habe ja gelernt, damit umzugehen. Aber du machst es nicht. Du fängst nicht wieder an zu zählen. Du machst es nicht. Sehr gut. Ich mache es nicht. Also klare Message von dir, Botschaft, Hilfe suchen. Und man kann durch geschickte therapeutische Eingriffe, kann man da wirklich rauskommen. Es ist halt so, diese Zwänge sind für die Leute, die nicht involviert sind, total abstrakt. Man kann sich da nicht reindenken. Mhm. Also wirklich, auch deswegen habe ich auch so lange gebraucht, um da mich jemand anzuvertrauen. Aber ich glaube, dass ganz viele Leute das doch erahnen, was du gerade gesagt hast, Heike. Weil ja viele von uns so, das geht mir auch manchmal so, dann gehe ich zur Tür, schließe ab. Und der Kast ist abgeschlossen, geh nochmal hin. Ja, genau. Das sind ja so ganz kleine Anfänge. Und wenn man dann ein drittes Mal nochmal hinginge, dann geht's ja schon in die Richtung, die du gerade beschrieben hast. Ja, und stellt man sich dann vor, dass man das mit sämtlichen Alltagshandlungen machen muss. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja. Und dann bis zu 200 Mal, wie du es gerade gesagt hast. Das ist genau. Ja. Liebe Eike, danke für deinen Anruf. Danke, dass du uns das erzählt hast und das auch verbunden hast mit dem klaren Tipp, sich da Hilfe zu suchen von außen. Jo. Und dir natürlich, wie alle sagen, ne, alles, alles Gute und vielen Dank, dass es dich gibt. Vielen, vielen Dank, Eike. Jo, tschüss, alles ciao. Klar, ne? Ciao. So, meine Lieben, jetzt schaue ich mal auf unserem... Ich fasse es wirklich nicht. Wir sind bei 41.161 Euro für diesen weißen Porzellanhirsch, der allerdings tausende von Stunden hier in diesem Studio gestanden hat, in diesem Radiostudio vor einer Fernsehkamera. 41.161 Euro. Die Versteigerung läuft ja um 13:30 aus. Ich möchte sehr gerne mit dem Menschen, der nun endlich endgültig dann den Hirsch ersteigert hat, wenn diese Person das natürlich gerne auch will, morgen hier in der Sendung sprechen. Und ich möchte auch anbieten, dass wir eine persönliche Übergabe machen. Das ist ja eine ganz großartige Sache. Und ich bin sehr gespannt, wer denn dann den Hirsch ersteigert hat und was damit geschehen soll. 41.161 Euro, da sind wir. eBay, Versteigerung, Stichwort Domian Hirsch, zugunsten der Palliativstation der Universitätsklinik Köln. Weiter mit unserem Thema Zwänge und Rituale. Und hier ist der Oliver und Daisy ist auch da. Hallo. Genau. Oliver ist 67, stimmt das? Ja, Oliver, ja, das richtig, Domian. Ich bin Oliver, ich bin 67. Und Daisy? Meine Partnerin, die Daisy, die hört zu. Ja. Und die weiß auch über alles Bescheid. Mein Thema ist, dass ich sexsüchtig bin. Oh. Ja. Wie lange schon? Mein ganzes Leben. Und auch jetzt im etwas fortgeschritteneren Alter? Auch jetzt bin ich sexsüchtig, ja. Wie kann man sich das vorstellen? Was bedeutet das? Ja, also ich brauche Sex jeden Tag. Jeden Tag brauche ich Sex. Und wie gesagt, ich... Wie lange brauchst du täglich Sex? So einmal, schnell mal eine Nummer? Einmal am Tag reicht mir, ja. Okay, aber wie lange sollte es dann dauern? Oh, das kommt auf den Partner drauf an. Wenn er Geduld hat, gerne 1, 2, 3 Stunden. Ah, okay. Mhm. Ja. Wie gesagt, ich bin nicht in der Szene. Ich bin seit 15 Jahren mit meiner Partnerin zusammen und habe nur Sex mit Frauen mit meiner Partnerin. Aber ich brauche Männer jeden Tag, ja. Moment. Du hast Sex mit deiner Partnerin und brauchst auch noch Männer. Ja, ich bin bisexuell. Ah, verstehe. Mein ganzes Leben bin ich schon bisexuell und das ist meine Sexsucht. Ich bin nicht stolz drauf, aber es ist so, ich kann es nicht ändern. Wie oft hast du denn in der Woche Sex mit deiner Partnerin? Also 2, 3 Mal ungefähr. 2, 3 Mal und der Rest sind dann die Männer? Die Männer sind öfters, also 3 bis 5 Mal die Woche. Ja, wo lernst du die Männer kennen? Was sind das für Männer? Ich suche das Gegenteil von mir. Ich bin ja alt, dick, haarig und ich suche junge, schlanke, unbehaarte Männer. Junge, schlanke, wie jung sollten sie sein? Also je nachdem, wenn sie schön sind und schlank sind, bis 38. Und die findest du so ohne weiteres? Ja, im Internet. Ich bin in 5 Foren angemeldet. Ja. Und die melden sich bei mir. Sind das schwule Männer oder auch bisexuelle oder gar heterosexuelle Männer? Also auch viele heterosexuelle Männer und viele bisexuelle Männer. sind das jedes Mal neue Männer, mit denen du schläfst, oder hast du so dein Adressbuch, wo man anrufen kann? Ich rufe selbst nicht an, ich lasse mich anrufen. Die Männer melden sich bei mir. Ach. Ich möchte dazu noch sagen, dass meine Frau das weiß, meine Partnerin, die weiß das, die sitzt hier dabei. Ja, mit der würde ich gleich gerne noch ein paar Worte reden. Ja, gerne. Ja. Und, aber sie will davon nicht keine Details wissen. Sie will die Männer auch nicht sehen. Deswegen, wir wohnen gemeinsam in einem Haus. Ja. Und für den Sex habe ich mein eigenes Apartment, wo ich mich mit den Männern treffen kann. Also ist das ein reines Sex-Apartment oder wohnst du da eigentlich auch? Nein, da wohne ich gar nicht. Das ist ein reines Sex-Apartment. Da gehst du mit den Jungs und schiebst den Nümmerchen und dann gehst du wieder zu Daisy. Ja, genau. So ist es ja. Und wie gesagt, ich mache es auch nur mit Männern nur tagsüber, weil ich abends mit meiner Partnerin zusammen sein will. Ist es dir denn schon mal passiert in all den vielen Jahren? Es müssen ja unglaubliche Mengen da zusammengekommen sein von Männern, mit denen du Sex hattest, dass du dich mal in einen verliebt hast? Kam auch schon ein paar Mal vor, aber es hat sich dann wieder beendet, aus irgendwelchen Gründen, die nicht zusammengepasst haben. Aber ich habe mich schon 3-4 Mal verliebt, ja. Kannst du überhaupt noch eine Zahl nennen, mit wie vielen Männern du Sex hattest in deinem Leben? Also ich schäme mich ein bisschen, wenn ich das sage. Also ich schätze mal, ungefähr 3500 Männer hatte ich gehabt in meinem Leben. Wahnsinn. Bist du immer gesund geblieben dabei? Ja, ich passe auf. Ich schütze mich und passe auf. Ich mache auch alle Vierteljahr mache ich einen AIDS-Test. Mhm. Und damit ich mit meiner Frau ungeschützten Sex machen kann, dass das nicht passiert. Das ist ein schönes Stichwort. Wir beide unterhalten uns gleich weiter. Oliver, gib mir doch jetzt mal netterweise deine Partnerin, die Daisy. Ja, einen Moment bitte. Ja, hallo Domian. Daisy, ich freue mich, dich kennenzulernen. Ja, ich freue mich auch. Jetzt höre ich ja gerade eine ganz tolle Geschichte, die ist ja eher ungewöhnlich. Ja. Wie ist denn das für dich, dass dein Liebster, dein Partner, so ein wildes Parallelsexleben noch hat? Ja, das finde ich natürlich nicht toll. Ah. Aber es ist, wie es ist. Was ist denn das für ein Gefühl für dich, wenn er hoch in sein Apartment geht und die Jungs sind da und da geht die Post ab und du sitzt unten vorm Fernseher? Ja, ich bin eigentlich schon dran gewöhnt, weil wir sind ja schon 15 Jahre zusammen. Man muss sich irgendwie damit abfinden. Gab es denn am Anfang Streit, dass du gesagt hast, nee, das kann ich nicht? Nein, Streit gab es nie. Verletzt? Weil die Alternative ist, dass wir auseinandergehen. Das wäre die Alternative. Blöde. Hat er das so zu dir gesagt? Das ist ganz klar. Weil er nicht anders kann? Ja. Mhm. Hast du denn nicht auch Angst, wir haben gerade schon drüber gesprochen, dass das über Sex hinausgeht, das heißt, dass er sich auch mal in einen Kerl verlieben könnte? Ja, das könnte vorkommen. Und dann, dann bist du abgeschminkt, abgemeldet. Nee, ich rechne einfach damit, dass es nicht vorkommt. Nun ist er ja auch nicht mehr der Jüngste mit 67. Ist ein gutes Alter, aber wir wollen, er ist keine 37 mehr. Hast du nicht die Hoffnung, dass das mal irgendwann ein bisschen ruhiger wird? Die Hoffnung habe ich schon aufgegeben. Gibt nichts. Nee, das wird wohl so weitergehen. Er ist so ein richtiger Testosteronstier wahrscheinlich. Ja, so ist es wohl. Ich finde ja auch ein großes Thema bei diesem häufig wechselnden Geschlechtsverkehr in der Tat die Ansteckungsgefahr. Hast du da nicht Angst vor? Ja, er passt ja auf. Ja, gut, er passt auf. Aber aufpassen, manchmal kann man aufpassen und auch mit Gummi und trotzdem holt man sich irgendwas Schreckliches. Ist nicht passiert bis heute. Toi, toi, toi. Ja. Ich gebe dich mal wieder zurück. Also so, eine Frage noch. So ganz, ganz glücklich bist du nicht dabei, ne? Das höre ich schon. Nein, das wäre ja gelogen, das wenn ich gelogen. Sagen würde. Ja. Und die Hoffnung ist schon. Aber klar, man muss immer Kompromisse machen, sonst geht es gar nicht. Wenn du mit ihm schläfst, denkst du dann manchmal, ist der auch wirklich jetzt bei der Sache oder hat der Kerle im Kopf? Denkst du das? Ich glaube, die Männer haben immer mal andere Personen im Kopf dabei. Meinst du? Und manche Frauen auch. Na gut, liebe Daisy, vielen Dank. Alles Gute wünsche ich dir und du gibst mir nochmal deinen Oliver zurück. Ich wünsche dir auch alles Gute. Dankeschön. Ja, Domian, ich bin jetzt wieder da. Oliver, da hast du aber eine treue und tolerante Frau. Ja, das muss auch so sein. Weißt du, ich muss gerade nochmal sagen, dass bei meiner Bisexualität und die vielen Männer, die ich habe, ich fühle mich nicht als schwul. Also ich könnte zum Beispiel, weil du gerade gefragt hast, ob meine Frau nicht Angst hat, meine Partnerin, ich könnte nie mit einem Mann zusammen leben. Ja, und also das ist rein Sex, ja. Und wenn der Sex vorbei ist, bin ich auch froh, wenn ich den Kerl wieder los bin, ja. Und mit meiner Frau ist das ganz was anderes. Wir haben eine Verbindung, wir vertrauen uns. Ja, verstehe. Aber das ist doch schon trotzdem eine krasse Ego-Nummer, die du da schiebst. Ja, das tut mir auch leid. Das tut mir denn auch leid. Das hab ich ja gerade gehört. Irgendwie verletzt du deine Frau schon immer und immer wieder damit. Genau, aber ich kann es nicht ändern. Das ist ja der Grund, warum ich angerufen habe. Das ist meine Sexsucht, die ich habe, ja. Und ich möchte auch, ich bin ja immer noch bisexuell. Ich suche auch keine Frauen. Meine Partnerin genügt mir voll und ganz. Und wir haben ein wunderbares Leben zusammen. Und mit den Männern, das ist nur der Ausgleich dieser Sexdrang, den ich habe. Das ist, ich weiß nicht, das ist krankhaft. Das ist für mich jeden Tag, wenn ich neue Männer habe, ein Eroberungsgefühl. Das gibt mir etwas, ja. Seit wann machst du das mit den Männern? Seit welchem Lebensjahr? Also ich bin seit meiner Kindheit oder Jugend, sagen wir, ab 13 Jahren bin ich bisexuell. Und seit 13 Jahren schon mit Klassenkameraden, mit Klassenkameradinnen Sex gehabt, ja. Hast du denn keinen harten Sex, aber schon die Neigung dazu, ja. Jetzt bist du 15 Jahre, sagst du, mit Daisy zusammen. Ja. Ich gehe mal davon aus, dass du vorher auch schon mal längere Beziehungen zu Frauen hattest. Also wenn ich das jetzt so sage, ja, es klingt so unglaublich. Ich will auch nicht damit angeben. Aber ich habe 7 Kinder mit 4 Frauen in meinem Leben gehabt. Mit Daisy leider keine Kinder, weil wir schon zu alt waren. Aber ich habe 7 Kinder in meinem Leben gezeugt mit 4 Frauen, mit 4 verschiedenen Frauen. Gratuliere ich dir dazu, dass du so viele Kinder hast. Gratuliere mir dazu. Aber was ich fragen wollte, was ich wissen wollte, die anderen Frauen, mit denen du da zusammen warst, wussten die das auch, dass du ein Doppel... Nein, die wussten das nicht. Meine Frau, mit der ich 25 Jahre verheiratet war, mit der ich 4 Kinder habe, irgendwann hatte ich mich während der 25 Jahre in einen Mann verliebt. Ja. Also doch. So. Ja. Und da habe ich das der Frau gesagt, da kam es zur Scheidung. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache jetzt nie mehr mit Frauen. Und dann habe ich Daisy kennengelernt und dann wollte sie zu mir ziehen. Ja. Und da habe ich gesagt, das geht nicht. Dann hat die mir gefragt, warum? Und irgendwann habe ich ihr das mal gesagt. Also ist Daisy die erste Partnerin, der du ehrlich gegenüber bist? Ja, genau. Die anderen Frauen hast du betrogen? Alle. Nach Strich und Faden? Ja, nach Strich und Faden betrogen. Wenn Daisy jetzt sagen würde, ich liebe dich sehr, Oliver, du bist ein toller Typ und ich mag dich über alles, aber ich kann das nicht mehr. Ja. Würdest du das in Kauf nehmen und die Trennung hinnehmen? Das kannst du nicht. Das ist mein Drang. Das ist ja, warum ich heute angerufen habe, dieser sexuelle Drang. Ich kann das nicht. So, wenn du das so formulierst, es ist Drang, es ist Sucht. Du bist 67 Jahre alt, du hast das so lange schon hinter dir. Wenn du das als Sucht bezeichnest, was hast du denn schon dagegen versucht zu unternehmen? Also, pass mal auf, ich war in Frankfurt bei einem Therapeuten, der mit Hypnose das macht. Ja, und dann habe ich auf der Couch gelegen bei dem und habe ihm gesagt, ich bin bisexuell, ich liebe meine Partnerin, ich möchte mit Männern nicht mehr machen, ich möchte gar nichts mehr machen, außer meine Partnerin. Und dann sagt er, okay, leg dich auf die Bank, ich will auch nicht so lange ausholen jetzt. Und da habe ich den in Hypnose, habe ich den von mir erzählt. Und als ich aus der Hypnose erwacht worden bin, sage ich, okay, Herr Therapeut, was sagen Sie denn? Sagt er, mein lieber Oliver, Sie kommen davon nicht los. Das ist Ihr ganzes Leben, Ihr ganzes Glück, Ihr ganzes. Sie würden krank werden, wenn Sie davon lassen würden. Okay, jetzt weiß ich nicht, was für eine Qualifikation dieser Therapeut hatte. Ich würde an deiner Stelle, aber dringend, wenn du es selbst so als Sucht und belastend empfindest, würde ich auf jeden Fall nochmal einen Versuch machen bei einem Sexualtherapeuten, den wir dir gerne ein paar Tipps geben können, wo du jemanden finden kannst. Domian, ich habe schon so viele Therapeuten, also so oft versucht, jemanden zu finden, der mich davon loskriegen kann. Du kriegst keinen, der damit befasst ist, weißt du? Da bin ich nicht so sicher. Es gibt so Ehetherapeuten und was alles, aber sowas, Weißt du? Ja, so eine ungewöhnliche Sache ist das noch auch nicht, was du da hast. Das ist ungewöhnlich. Ja, aber das habe ich alles auch schon gehört. Glaub's mir. Und du kriegst auch keinen, wirklich, du kriegst keinen. Ich sag dir, wir werden uns jetzt mal schlau machen. Echt? Ich gebe das jetzt nicht so schnell auf, ja, in der Tat. Weil ich habe das schon seit 40 Jahren, wo ich meine Frau, mit der ich verheiratet war, die habe ich wirklich geliebt. Das war mir, ich konnte die ganze Sache mit den Männern nur machen, deswegen kommt auch zu 3500 Männern, weil ich im Außendienst gearbeitet habe, in ganz Europa. Ich hatte in allen Städten hatte ich Männer gehabt, die ich besucht habe. Und das es ist schon erstaunlich, dass Daisy das mitmacht. Das hätte ja auch sein können, dass Daisy sagt, pass mal auf, Junge. Entweder reißt du dich. Wir lieben uns. Wirklich, Domian. Wir lieben uns. Und wir haben ein wunderbares Leben. Wir haben Hobbys gemeinsam. Wir haben Urlaub gemeinsam. Wir machen alles gemeinsam. Umso tragischer ist das. Ja, ist auch. Oliver, wir werden uns jetzt im Hintergrund, das heißt, mein Psychologe wird sich jetzt schlau machen. Der ruft dich wieder an. Der Psychologe heißt auch Jürgen. Okay. Und es sollte auch mit dem Teufel zugehen, wenn wir nicht einen guten Tipp für dich hätten. Ich bin ziemlich sicher. Aha. Ja? Domian, ich höre schon, ich bin schon bei dir seit vielen Jahren in deiner Sendung und ich freue mich, dass ich heute mit dir noch reden konnte. Ich freue mich auch. Ja? Ich wünsche alles Gute, du legst auf, wir melden uns und schöne Grüße nochmal an Daisy. Ja, auch alles Gute. Tschüss. Und Daisy winkt auch, sie grüßt dich auch. Okay, ja? Ciao. Tschüss. Ihr Lieben, bitte nochmal einen Hinweis zu Freitag. Freitag ist unsere letzte Sendung und ich würde gerne am Freitag mit ein paar Leuten sprechen, mit denen ich schon mal gesprochen habe, vielleicht vor vielen, vielen Jahren, zu einem besonderen, zu einem ausgefallenen Thema. Und vielleicht hat sich eure Geschichte, weswegen ihr damals angerufen habt, ja in besonderer Weise, gravierender Weise weiterentwickelt und wollt mir davon erzählen. Das würde mich sehr interessieren. Dann meldet euch doch bitte schon mal an unter domian@wdr.de unter dem Stichwort Rückruf. Das ist der Hinweis für Freitag. Morgen gibt es eine ungewöhnliche Sendung. Ich weiß nicht, was morgen passiert. Meine Kollegen haben etwas gebaut anlässlich des Endes der Sendung, etwas Besonderes morgen am Donnerstag. Und ich lasse mich mal überraschen und ihr könnt euch auch überraschen lassen. Wir stehen bei 43.050 Euro. In ein paar Minuten könnt ihr noch mitsteigern. Domian Hirsch, eBay, dann läuft die Versteigerung aus. 43.050 Euro. So steht's im Moment. Es geht weiter mit Sina. Und Sina ist 25. Guten Morgen, Sina. Guten Domian. Hallo, Sina. Hallo. Hallo. So, ja, Zwänge und Rituale. Genau, und ich habe eine ganz, ganz blöde Angewohnheit. Und zwar esse ich seit meinem Grundschulalter meine eigenen Popel. Ja. Man hört ja ab und zu davon, dass Leute das machen. Ja, aber ich bin etwas aufgeregt. Du bist aufgeregt, kann ich verstehen. Okay. Sina, mir fällt gerade was ein. Du bist ja eigentlich in sehr prominenter Gesellschaft, du weißt, ne? Ja, zum Beispiel Jogi Löw. Zum Beispiel. Ja. Zum Beispiel. Ja. So, klare Frage an dich. Warum machst du das? Keine Ahnung. Ich glaube auf Langeweile. Ich weiß es nicht. Ich kann es wirklich nicht sagen. Ich weiß es wirklich nicht. Was empfindest du dabei, wenn du das machst? Ekel einerseits, aber andersrum finde ich das auch toll. Also auch wenn das so richtig dicke Krusten sind, die sich, wir müssen das so aussprechen, jetzt entschuldigt, wenn es dicke Krusten in der Nase sind, dann pulst du die raus, nimmst die vorne auf die Fingerkuppe, guckst sie dir wahrscheinlich noch an, oder? Ja, mache ich auch. Ja, ich kann es mir schon denken. Und dann wird das genüsslich in den Mund gesteckt. Genau. Bah, ist das ekelhaft. Ja. Aber irgendwie kriege ich das nicht weg und ich weiß nicht wieso. Ich hab's mal wirklich, ich hab's wirklich mal versucht wegzukriegen. Also, und das hat, glaube ich, einen Tag gehalten. Danach habe ich weitergemacht. Hast du einen Lieblingspopel? Ja. Ja. Diese ganz dicken, harten, die sind die sind wirklich der absolute Brüller. Ich finde die super. Hat dich denn schon mal jemand dabei beobachtet, während du das tust? Ja. Wer denn? Schon öfters. Meine Eltern, die kennen das ja eigentlich auch schon. Ja. Und ja auch. Auch Freunde, halt mein Umfeld einfach, ja, und die finden das natürlich widerlich. Hatte ich auch schon mal einen Partner, mit dem du zusammen bist, dabei beobachtet? Ja, schon, aber ehrlich gesagt, der sagt schon gar nichts mehr. Sagt gar nichts mehr, der findet das schon ganz normal. Du bist mit jemandem fest zusammen. Ja, genau. Sina, das würde mich erotisch komplett abtören. Ja, das glaube ich. Und ist das bei deinem Freund auch so? Nein. Nö. Wer nimmt das hin? Also wir haben wunderbares Sextil, muss ich sagen. Okay, wenn er das machen würde, wie fändst du das denn? Ich guck da gar nicht hin. Ganz ehrlich, irgendwie kann ich das bei, ich weiß nicht, also jetzt andere, die würden mich da, irgendwie finde ich das eklig. Aber wenn ich das selber mache, ich finde das irgendwie voll normal. Ich weiß nicht warum. Also wenn er diese Angewohnheit hätte und das öfters täte und du müsstest das sehen, würde es dich sehr abstoßen. Ja. Obwohl es eigentlich, ich weiß nicht, eigentlich dürfte mich das gar nicht abstoßen. Ja. Aber trotzdem tut's nicht. Also ich weiß nicht, irgendwie stößt mich das trotzdem ab. Du bist ja schon im Alter von 25 Jahren. Ja. Da könnte man ja eigentlich jetzt sagen, jetzt langt's auch. Das ist so eine kindheitspubertäre Geschichte. Eigentlich schon. Jetzt müsstest du mit eiserner Hand an dich rangehen und immer wenn du eins raus hast, mit der anderen Hand dagegen schlagen. Schluss, mache ich nicht mehr. Und sagen, ich weiß nicht, ob das so klappt, aber ich hab's. Ich bin sicher. Also wirklich schon oft versucht, Das ist jetzt keine schlimme Suchterkrankung oder sowas. Nein, aber. Da? Aber trotzdem nervt, das ist einfach ekelhaft. Ich glaube, wenn man das wirklich wollte, wenn du das wirklich willst und dich wirklich dazu entscheidest, dann kriegst du das auch weg. Was machst denn du beruflich? Ich bin im Moment noch Hausfrau. Hausfrau. Ich würde mich auch gar nicht so gerne von dir zum Essen einladen lassen. Ehrlich gesagt. Das kann ich mir vorstellen. Jetzt mal unter uns Betschwestern. Fliegt da auch schon mal so ein Popel in Salat, wenn du Salat machst? Nein, auf keinen Fall. Nein. Allerdings ehrlich gesagt, also jetzt bei so einem, wenn ich Essen mache, dann mache ich das gar nicht oder so. Okay, nee, also man kann entspannt, zu dir zum Essen kommen. Ja, das schon. Ich weiß es wirklich auch nicht, vor allen Dingen, wenn das so prominente Menschen wie Löw machen vor der Kamera, also er macht es ja nicht bewusst vor der Kamera, aber die Kamera hat ihn dabei beobachtet. Ja, genau. Ich verstehe es nicht. Ich kann es mir nur so erklären, dass das vielleicht auch mit Stress zu tun hat und man da ganz in sich versunken ist und vergisst, was um einen herum ist, also bei ihr in seinem Fall jetzt. Ja, vielleicht. Aber wir wollen uns ja gar nicht vorstellen. Könnte vielleicht damit vielleicht zusammenhängen. Ja. Ich habe nämlich einen Sprachfehler. Ich stottere nämlich. Und vielleicht ist das daraus vielleicht, ich weiß nicht, ob es daran vielleicht liegt, dass es... Könnte sein. Das ist, aber dafür, dass du stotterst, sprichst du grandios. Ja, danke schön. Wirklich, ich habe das am Anfang gar nicht so mitbekommen. Ich dachte, das war so ein bisschen aufregend, so gerade habe ich ein bisschen gehört. Aber und sehr, sehr mutig, dass du dann hier anrufst bei mir. Super. Also gerne. Viele Leute, die mit einem Sprachfehler, die trauen sich dann nicht öffentlich zu reden. Ja. So macht man das. So geht man gegen Ängste vor. Toll. Eben. So. Ja, finde ich auch. Also, es muss dann mit dem Teufel zugehen, wenn du dir das nicht abgewöhnen könntest. Ja, auf jeden Fall. Versuch es mal. Nee, auf jeden Fall. Es macht keinen guten Eindruck. Weil ich selber ekelhaft finde. Ja, genau. Und für Außenstehende sieht es dann auch nicht so schön aus, sag ich mal. Abstoßend. Was willst du denn irgendwann mal beruflich machen? Gibt's Pläne? Ja, Altenpflegerin werden. Okay. Ja, ganz gerne. Siehst du, wenn die alten Leute das dann zufällig mal mitbekommen, finden die das auch eklig. Ja, ich denke auch. Ja, mit Sicherheit. Sina, also du hast einiges zu tun und ich bin sicher, wenn du es wirklich willst, dann schaffst du das auch. Ja, ich denke schon. Also ich werde es wirklich mal in die Hand nehmen und denke ich mal, dann wird das schon klappen. Guter Vorsatz. Liebe Sina, alles Gute wünsche ich dir und danke für deinen Anruf. Ja, und dir wünsche ich alles Gute. Danke, sehr nett von dir. Okay, tschüss. Sina, tschüss, ciao. So ihr Lieben, jetzt höre ich gerade, die Auktion ist vorbei, aber ich sehe keine Zahl. 43.200 Euro. Jetzt ist die Versteigerung geschlossen. Dieser weiße Hirsch, ich traue ihm ich traue es mich wirklich gar nicht mehr nachher den hier abzunehmen, aber ich nehme ihn jetzt nochmal ab, hat jetzt einen Wert von 43.200 Euro. Das ist eine ganz tolle Sache. Ich freue mich wie Bolle. Wir alle freuen uns und die Klinik Köln und die Palliativstation, die Kollegen, die dort arbeiten und Mitarbeiter werden sich auch sehr, sehr freuen. Wie gesagt, das Angebot steht. Ich würde gerne morgen mit dem Ersteigerer hier in der Sendung reden, wenn die Person das möchte. Und wenn die Person das möchte, gerne auch eine persönliche Übergabe in der nächsten Zeit. Da werden wir sicher ein gutes Datum finden. 43.200 Euro. Sensationell. Sensationell. So, weiter mit unserem Thema. Und hier ist der Hartmut. Und Hartmut ist 65. Guten Morgen, Hartmut. Ja, guten Morgen, Jürgen. Was sagst du zu der Summe? Ja, dazu wollte ich erstmal ganz herzlich gratulieren, insbesondere aufgrund der guten... Hallo? Ja, ich höre dich, höre dich. Aufgrund auch des guten Zweckes, der dahinter steht. Das ist phänomenal. Das ist ganz toll. Das ist also grandios. Ja. Lieber Hartmut, du hast zum Thema angerufen, Zwänge ja, und Rituale. Ich habe mich getraut. Ich bin seit 34 Jahren Freimaurer. Ah. Und Freimaurer zelebrieren ja regelmäßig und immer wiederkehrend Rituale. Ja. Und aufgrund dieses Stichwortes habe ich dann gesagt, rufst du einfach mal an, obwohl ich schon in den Vorgesprächen so ein bisschen gemerkt habe, dass ich mich da selbst so eine kleine Zwickmühle gebracht habe, Zwangslage gebracht habe, denn naturgemäß wirst du mich jetzt auch fragen, wie denn diese Rituale der Freimaurer ausgestaltet sind. Und du darfst nicht so viel darüber erzählen. Sind. Ja, das ist das Problem. Ich darf nicht. Ich will es mal anders ausdrücken. Erstmal sind die Rituale überhaupt kein Geheimnis. Lass mich vorab noch was anderes fragen. Erstmal wirklich herzlich willkommen. Das finde ich ganz toll. In den fast 22 Jahren, da es diese Sendung gibt, hat noch, ich kann mich nicht an einen Freimaurer erinnern, der dazu angerufen hat. Finde ich sehr toll. Hartmut, erklär doch den Leuten mal ganz mit ein paar einfachen Sätzen, was sind die Freimaurer? Gut, also die Freimaurer ist ein, also der im Ursprung ein Männerbund, der seit 1770 als Organisation besteht, aus England hervorgegangen. War ein Geheimbund, ne? Nein, ist eigentlich nie ein Geheimbund gewesen. Also es sind einzelne Logen, die sich dort also zu einer Großloge zusammengeschlossen haben. Geheim sind gewisse Dinge, die innerhalb dieser Logen abliefen. Das Brauchtum der Freimaurer hat als Ursprung die mittelalterlichen Bauhütten der Steinmetzen und Dombauer. Ja. Und diese Rituale pflegen wir auch heute noch. Aber noch eine inhaltliche Frage. Ja? Was macht von der Ideologie oder von der Idee her das Freimaurertum aus? Was ist das? Gut, was will das Freimaurertum bewirken? Kann man eigentlich auch nicht ganz pauschal sagen, weil es eigentlich niemand das Recht hat, für andere Freimaurer zu sprechen. Aber die Idee ist trotzdem erst einmal an seiner eigenen Vervollkommnung zu arbeiten. Im Grunde so eine Art Selbsthilfegruppe, wenn man das so profan beschreiben will. Also sein eigenes Ich zu finden. Das, dagegen ist ja schon nichts gegen einzuwenden. Welche des Lebens und dann eben auch dann die Menschheit dazu anzuleiten, sich daran zu beteiligen. Wir sprechen vom salomonischen Tempelbau, das heißt vom Tempel der Humanität. Also unser Ziel ist es, Dinge, die heute auch gerade in der politischen Szene überall im Gespräch sind, Rassenfeindlichkeit und so weiter. Jeder Mensch ist gleich, das sind unsere Ziele. Das moralische, ethische Gerüst ist der Humanismus. Kann man das so sagen? So kann man das sagen, obwohl es auch innerhalb der Freimaurer unterschiedliche Strömungen gibt. Okay, aber so die grobe Richtung. Menschen sind gleich, keine Benachteiligung, tolerant auch anderen wahrscheinlich geistigen Strömungen gegenüberzustehen. Ja, und tolerant nicht nur im Sinne von ertragen, sondern auch, ja. Absolut. Ja, okay, ja. So, jetzt trefft ihr euch in diesen Gemeinschaften, das sind Logen, nennt man das. Ja. Und da gibt es, und jetzt wird's spannend, da gibt es gewisse Rituale, um dort aufgenommen zu werden. Ja, es gibt also es gibt auch unterschiedliche Systeme. Ich arbeite in einem Dreigrad-System. Da gibt es also drei Grade, Lehrlingsgrad, Gesellengrad und Meistergrad. Das sind unterschiedliche Erkenntnisstufen. Und das Ritual im ersten Grad dient also auch der Einführung neuer Mitglieder in diese Gemeinschaft. Mhm. Also das ist ein Aufnahmeritual. So, jetzt spielen wir es mal durch. Ja. Ich bin interessiert daran. Ja. Darf ich mich überhaupt bei euch melden oder muss man warten, bis man angesprochen wird? Nein, man darf sich melden. Auch die meisten Logen haben heute schon Internetplattformen. Okay, dann melde ich mich bei. Da jeder melden kann. Okay, dann melde ich mich. Was passiert dann? Ich melde mich bei dir und wie geht's dann weiter? Ja, da muss man auch wieder unterscheiden. Also ich bin nicht in einer ich gehe mal von einer örtlichen Loge aus, wie in Köln. Da gibt es, ich sag mal jetzt, schätzungsweise bei euch 20 Logen, die in unterschiedlichen Häusern arbeiten, viele Logen in Gemeinschaften, die richten dann in aller Regel Gästeabende auf. Mhm. Man meldet sich dort und dann sagt man, lieber Herr, dann und dann haben wir einen Gästeabend und wir laden Sie herzlich ein, an diesem Gästeabend zu erscheinen. Und dann dann gehe ich da hin und ich finde das interessant und vielleicht findet man mich auch einigermaßen passabel. Wie kommt dann der nächste Schritt? Gut, dann geht es natürlich so ein bisschen ins Eingemachte, dass man ihn fragt, was er sich erwartet, was ihn zu ihm führt und umgekehrt, was er von uns erwarten kann. Und dann ist das letztendlich ein gegenseitiger Vertrauensvorschuss. Mhm. Ja, man begibt sich in ein Aufnahmeritual, das man, und da sind wir jetzt beim Thema, eigentlich nicht kennen sollte. Wir empfehlen wir nennen diejenigen, die sich uns annähern, Suchende, wir empfehlen unseren Suchenden, sich nicht mit diesem Inhalt auseinanderzusetzen vorher, um das Erlebnis nicht zu schmälern. Ah, jetzt machst du es spannend. Das heißt, du kannst mir nicht auch ein bisschen was erzählen? Doch, natürlich. Dann erzähl's. Das kann ich schon. Ich sag's einfach mal, du kennst und viele der Zuhörer auch die Zauberflöte von Mozart. Ja. Die Zauberflöte hat sehr, sehr viele Elemente einer freimaurischen Aufnahme. Mozart selbst war ja auch Freimaurer. Und hier ist eine freimaurische Aufnahme dargestellt. Das heißt, Camino und Papageno, die machen Reisen und werden konfrontiert mit den Widrigkeiten, Polaritäten des Lebens, was an Gefahren droht. Werden mit den eigenen Unzulänglichkeiten konfrontiert. Der Leitspruch im ersten Grad heißt, erkenne dich selbst. Guck also nach, wo deine eigenen Ecken und Kanten sind. Und dazu sind also diese alten Rituale, die gespickt sind mit Symbolen aus der Steinmetzenzeit, mit Werkzeugen. Hammer, Zirkel, Winkel und all solche Symbole. Die sind nicht dogmatisch ausgefüllt mit irgendwelchen Erklärungen, sondern da kann jeder... Okay, mal noch ein bisschen mehr Butter bei die Fische, damit ich es mir noch konkreter vorstellen kann. Was für ein Ritual müsste ich zum Beispiel machen? Vielleicht nur ein einziges kleines Beispiel. Du müsstest dich einem Aufnahmeritual... Genau, natürlich. Aber was ist das? Was muss ich dann tun? Die Bruderschaft ist einem Raum versammelt, den wir Freimaurer Tempel nennen, der aber mit einem kirchlichen Tempel gar nichts zu tun hat. Es ist nur ein abgeschotteter Ort. So, da sind alle Brüder, sagt man Brüder? Alle sind versammelt. Alle sind versammelt und ich komme jetzt. Und dann? Ja. Und in diesem ersten Grad geht es symbolisch darum, dass man ja von einem Profanen in ein freimaurisches Leben treten will und man eine gewisse Lichterteilung nach Licht sucht, nach Erkenntnissen sucht, die man vorher so nicht gehabt hat. Mhm. Das wird symbolisch, also zum Beispiel, das sieht man auch auf verschiedenen Darstellungen, dadurch bewirkt, dass derjenige, der in diesen Tempel kommt, als Suchender erstmal verbundene Augen hat. Ach so, okay, ich habe die und Augen dann, also verbunden. Genau, hast die Augen sehr verbunden, spannend. Sodass du und der Sinn kenne ich übrigens aus einer Simpson-Folge, okay. Aber egal. Okay. Anderes Thema. So, ich komme mit verbundenen Augen da rein. Ja. Und dann? Um auch akustisch und dich mehr darauf konzentrieren zu können, was gesprochen wird und so weiter, auch nicht abgelenkt zu werden. Was soll ich tun? Ja, was fragt man? Erstmal wird man gefragt, was der Beweggrund war, sich jetzt dieser Bruderschaft zu nähern. Warum will man Freimaurer werden? Gut, dann gibt es gewisse Antworten und dann? Dann gibt es gewisse Antworten und dann befindet die Bruderschaft darüber, ob diese Antworten ausreichend sind. Und wenn ja, dann geht also dieses Ritual derart weiter, wie ich es eben andeutete, der Suchende macht gewisse Reisen und auf diesen Reisen wird er durch den Tempel geführt. Also in der Fantasie macht er Reisen? Nein, ja, er macht in der Fantasie Reisen und wird dann mit den Elementen, mit den vier Elementen konfrontiert, Erde, Feuer, Wasser, Luft und so weiter. Und was heißt das? Ich muss immer unterbrechen. Was heißt das? Ich werde mit den mit Feuer oder Wasser konfrontiert. Was bedeutet das? Er kommt in irgendeiner Form mit diesen Elementen in Berührung. Also da brennt eine Flamme, eine leibhaftige Flamme. Zum Beispiel. Und die tastet er an, er verbrennt sich nicht. Er fasst in Erde und so weiter. Und da werden dann ihm natürlich auch Inhalte zugesagt, die ich jetzt im Detail, sind wir dabei. Okay, das verstehe ich schon. Aber man kann sie nachlesen, wer das wirklich will, jede Bibliothek hat das. Also okay, damit kann ich das sagen. Da ist Wasser, da ist Erde, da ist Feuer, da packt man rein, da hält man die Hand an das Feuer, verbrennt sich aber nicht bewusst. So, und dann? Ja, dann wird man immer wieder gefragt, nochmal, ob man immer noch beständig dabei bleiben will. Mhm. Freimaurer zu werden und am Ende des Rituals verpflichtet man sich dann den Ordensgesetzen oder den Logengesetzen. Hartmut. Und damit ist man. Warum machen Menschen das? Diese Ideale, von denen du gesprochen hast, die kann ich ja ganz normal auch so leben oder in einer Kirche leben. Kann man. Oder warum Freimaurer? Absolut. Das ist auch eben das, was ich auch nochmal ganz deutlich sagen will, die Freimaurerei hat überhaupt gar keine eigenen Ziele. Sie hat nur eigene Wege oder einen eigenen Weg. Oder auch, es gibt verschiedene Systeme, die sind auch noch recht unterschiedlich. Man kann das in der Kirche, man kann das in anderen Verbänden sicherlich genauso zelebrieren. Aber was hat dich denn gereizt, dann besonders zu den Freimaurern zu gehen? Zu den Freimaurern, für mich war es eben, der Beweggrund war einfach, dass ich bin also interessiert über Lessing geworden durch die Ringparabel, einfach die Gleichheit der Religionen, da zum Ausdruck kam. Daraufhin habe ich mich mit Freimaurer ein bisschen mehr beschäftigt und habe dann festgestellt, dass sie total undogmatisch ist, dass es keine Dogmen gibt. Aber es ist schon eine intellektuell elitäre Gruppierung. Kann man heute eigentlich auch nicht mehr so sagen. Klar, man muss den Sinn für Symbolik haben. Ja, und ich muss von Lessing Bescheid wissen und von der Zauberflöte und was du gerade so für Stichworte hast. Ja, das sind jetzt zwei Beispiele, die schrecken vielleicht ab. Ich nenne diese Namen eigentlich auch gar nicht so sehr gerne, weil das ist, es sind viele junge Menschen, die, oder jetzt Gott sei Dank wieder in letzter Zeit wieder vermehrt junge Menschen, die zu uns kommen. Wir haben jetzt gerade einen jungen Bruder wieder aufgenommen, der ist 25 Jahre alt. Kostet das eigentlich Geld, die Mitgliedschaft? Die Mitgliedschaft kostet Geld und die Logenbeiträge hängen so ein bisschen von den Gegebenheiten der Logen ab. Es gibt Logen, die ein eigenes Haus unterhalten. Die haben natürlich dann auch Hauseigentümerpflichten, also das sodass die Beiträge ein bisschen höher sind. Und es sind andere Logen, die sind bei diesen Logen zur Miete. Und da gibt es dann eben geringere. So ein gängiger Beitrag, denke ich mal so, das schätze ich mal so 30 bis 40 Euro im Monat. Okay, gut, das hätte ich jetzt höher geschätzt. Das nein, ist ja noch im Rahmen. Aber es gibt auch höhere Beiträge, aber wie gesagt, dann sind eben solche Dinge zu finanzieren. Also Hartmut, leider geht unsere Zeit gerade ein bisschen flöten. Ich finde das sehr interessant, das hat mich sehr interessiert, mit dir zu reden, da ich auch schon viel darüber gelesen habe, aber persönlich noch nie Kontakt hatte mit einem Freimaurer, sonderbarerweise, zumindest hat er sich mir nicht zu erkennen gegeben. Ja. Interessant. Ich danke dir sehr herzlich für deinen Anruf. Ja, und ich wünsche dir alles Gute und nochmal vielen Dank. Du wirst mir sehr fehlen. Ich habe die meisten deiner Sendungen verfolgt. Alles Gute. Dankeschön. Sehr freundlich von dir, Hartmut. Auf Wiederhören. Tschüss. Zwänge und Rituale, unser Thema. Und hier ist Mona und Mona ist 42. Guten Morgen, Mona. Ja, hallo, guten Morgen. Hallo, Mona. Ja. Was für Zwänge oder Rituale hast du? Ich leide unter Angststörungen, Zwangshandlungen, Zwangsgedanken. Also jetzt wird's ernst bei dir. Das sind ernsthafte Belastungen für dich. Das ist ernsthaft belastend seit fast 20 Jahren bei mir. Beschreib mal, was das Schlimmste ist, was dich belastet. Das Schlimmste ist, dass ich dadurch auch meine Familie damals verlassen habe. Ich bin vor 18 Jahren schwanger geworden. Und das ist in der Schwangerschaft erst richtig ausgebrochen. Vorher wusste ich nicht, was ich habe. Ich dachte, das ist eine Macke. Mhm. Weil wie fing es denn an, wo man noch sagen könnte, naja, das war eine Macke? Angefangen hat es nur mit der Angststörung. Ich miet halt Öffentlichkeit oder miet kranke Menschen. Ich habe ja Angst vor einer bestimmten Krankheit. Bei mir geht es darum, ich habe unheimliche Angst vor Erbrechen und Durchfall. Also vor Magen-Darm-Geschichten. Mhm. Okay, das kann man sich überall holen. Genau, genau. Und das ist meine schlimmste Angst. Kann mir keiner sagen, woher das kommt oder... Hattest du mal eine schlimme Magen-Darm-Erkrankung? Ja, natürlich. Als der Kleine im Kindergarten war, ich habe das jedes Mal mit erwischt gehabt. Mhm. Und jetzt im fortgeschrittenen Alter auch schon nochmal? Ja, das letzte Mal richtig heftig dieses Frühjahr. Und da hat es mich richtig hingehauen. Und trotzdem, auch wenn ich weiß, das ist nicht schlimm, ich sterbe daran nicht, habe ich unheimliche Angst wieder davor, dieses zu bekommen. Mhm. Also so fing es damals an, dass du Menschen gemieden hast, wo du Angst hast, dich irgendwie anzustecken. Ja, hauptsächlich diese Krankheit. Ja. Aber die Zwänge, das kam erst richtig in der Schwangerschaft. Beschreib mal die Zwänge. Ich wasch Hände waschen. Ich weiß nicht, wie oft ich am Tag meine Hände waschen gehe. Dann sind deine Hände wahrscheinlich ganz rissig und spröde. Ich muss halt immer eincremen, weil sie sehr trocken sind und gerade jetzt im Winter, ne? Wann wäschst du die Hände? Nach was wäschst du die Hände? Kommt also nach, was ich angefasst habe. Generell, ich meinte ja auch einkaufen. Einkaufskorb ist ja ganz widerlich. Ja, aber auch wenn du alleine in der Wohnung bist. Ja, wenn ich mir was zu essen gemacht habe, was ich wieder anfassen musste, was ich von draußen mit reingepackt habe, ne, muss ich mir die Hände waschen. Das ist, ich weiß nicht, wie viel hundertmal am Tag ich mir die Hände wasche, kann ich nicht wie sagen. Wie viel hundertmal? Ja. Ja, momentan wieder ganz schlimm, ja. Also zwanghaftes Händewaschen, was noch? Ja, auch Sachen. Ja, wenn man wieder denkt, man hat irgendwie, ich habe Besuch gehabt, da war jemand in der Familie krank, um Gottes Willen. Ne? Da denke ich wieder, oh Gott, jetzt saß der wieder da und bringt mir die Krankheit mit nach Hause. Mhm. Muss ich wieder waschen. Dass du überhaupt Besuch dann noch empfängst? Ja, ich mach's, aber unter schwerste Bedingung. Was ist mit deinem Kind? Den habe ich verlassen, als er 5 Jahre wurde, habe ich gesagt... Nee, das mache ich nicht mehr. Das tue ich ihm nicht mehr an. Mhm. Er soll normal aufwachsen, wie ein Kind aufwachsen soll. Ja. Auch mein Partner soll normal leben können. Da habe ich so verlassen. Habe ich gesagt, ich gehe. Wie schlimm, ne? Für dich? Wahrscheinlich sehr schlimm für dich. Das ist das Schlimmste, was ich erleben musste. Und du hast gar keinen Kontakt zu deinem Kind? Doch, natürlich. Immer täglich. Wir sehen uns auch, wie es so oft es geht. Ich habe täglich telefonischen Kontakt. Bin mittlerweile in Hohen Norden gezogen. Ne? Er wohnt in Thüringen. Oh, das war weit weg dann. Ja, er ist jetzt 18 und hat selbst sein Leben und... Wenn dein Kind aber früher dich dann besucht hat zu Hause... Das war auch schwierig. Selbst bei dem eigenen Kind hast du Angst gehabt, das könnte dir irgendwas... Der hüpft ja überall rum und da fasst ja alles an und zu Hause. Ich kann ja nicht immer sagen, aber wasch dir die Hände. Ich habe ihm das damals, als er 16 war, erst alles erklärt, warum ich damals weg bin, weil... Das kann man ja keinem Kind vorher sagen, der weiß das ja nicht. Ne? Ach so, und der ist bei seinem Vater aufgewachsen? Der ist bei seinem Vater aufgewachsen. Und der Vater hatte ihm das nicht erklärt, warum du ihn verlassen hast? Mama ist krank und dass er nicht denkt, die Mama, oh Gott, die ist jetzt weg, weil die hat mich nicht mehr lieb. Nein, auf keinen Sohn nicht, nein. Ich gehe davon aus, dass du auch nicht berufstätig sein kannst. Nein, ich bekomme deswegen jetzt leider schon Rente. Das heißt, es kam kein Therapeut mit mir mehr weiter. Ich habe Kliniken hinter mir. Ich habe sogar Hypnosetherapie hinter mir. Selbst dieser Therapeut kam nicht weiter. Gehen wir nochmal weiter. Du hast das mit den Händen gerade erzählt, wie heftig das ist mit der Angst, wenn Leute in deine Wohnung kommen. Was noch? Das ist alles. Ich stehe eigentlich immer unter Strom. Der Gedanke, die Angst ist immer im Kopf. Und das hört auch gar nicht auf. Keine Minute am Tag. Hast du den Eindruck, dass es sogar schlimmer wird im Laufe des Lebens? Ja. Die Angst ist schon so schlimm geworden. Also ich, wie gesagt, das ist bei mir am Tag nicht eine Minute, wo ich nicht daran denke. Ich könnte mir vorstellen, Angst nicht mal da ist. Ja, dass das auch ein sehr isoliertes Leben ist, was du letztendlich führst. Auf jeden Fall. Ich habe auch wieder einen neuen Partner, habe da auch schon wieder dran gedacht, ihn zu verlassen. Aber er versucht mir halt das Leben so gut es geht einfach leicht zu machen. Wie lange bist du mit dem Partner zusammen? Es war mal zwischendurch auch mal getrennt. Jetzt sind es mittlerweile fast 8 Jahre. Ach so. Ja. Ja, wie geht das denn dann? Erst war es eine Fernbeziehung. Er hatte meine eigene Wohnung. Gut, aber irgendwann besucht er dich oder du besuchst ihn. Ja, mittlerweile wohnen wir jetzt zusammen, seit diesem Jahr. Ach, sogar das? Ja, und er macht halt, was ich sage. Ja, ich sag, kannst du dir mal die Hände waschen, weil du hast da gerade wieder was angefasst. Gut, dann geht er um mir das halt. Ich sag, ja, aber du müsstest eigentlich sagen, mach's nicht. Nee, du ziehst ihn ja quasi damit rein dann. Ja. Dann ja. Wäscht er sich ja auch schon dutzendmal am Tag die Hände. Nee, das jetzt nicht. Das nicht. Da sag ich, okay, ich muss da jetzt durch. Das mache ich nur, wenn er mir wenn ich irgendwas denke, was wirklich total eklig ist. Kannst du denn mit ihm entspannt in einem Bett zum Beispiel liegen, weil er könnte ja auch irgendwas übertragen? Ja, da möchte ich nicht weiter drüber nachdenken, aber es funktioniert, es geht. Aber man duscht sich jeden Tag, ne? Und abends, bevor wir ins Bett gehen, wird geduscht. Kannst du entspannt, wenn ich das dich fragen darf, kannst du mit ihm entspannt Sexualität leben? Doch, das funktioniert. Das geht, da hast du das keine Angst. Das funktioniert, ja. Ja. Wie ist es, wenn ihr beiden mal in Urlaub fahren wollt? Das haben wir auch schon. Was heißt Urlaub, ja? Mal woanders, wo ein Hotel. Das ging auch schon, aber Pension oder Hotel, es ist erstmal auch eklig. Ich muss da auch erstmal wieder ein bisschen putzen, wenn ich da angekommen bin. Das finde ich ja sogar so, der keine Zwangserkrankung hat, dass ich oftmals in Hotels mich unwohl fühle. Dann sehe ich da Schmutz und da Schlieren und dann denke ich... Bei mir ist vor allem die Toilette, die wird als erstes geputzt. Ja, ja, genau. Da denkt man dann zuerst dran. Wer weiß, was da alles an Viren und Bakterien drauf ist. Ja, die wird auf jeden Fall, die wird geputzt. Türgriffe werden auch geputzt. In dem Hotel, wenn, das heißt, also in dem Hotel, wenn du irgendwo bist, dann wird das erstmal geputzt. Ja, dann werde ich erstmal, ziehe ich mir Handschuhe an und dann wird das mal geputzt, wo ich denke, okay, jetzt fühle ich mich wohl, jetzt ist so einigermaßen sauber. Hast du den Putzmittel bei dir? Ja, nehme ich immer mit. Ach, das Infektionsflächen ist immer in meiner Handtasche. Wobei das mittlerweile, ich reibe mir zwar die Hände ein, aber im Kopf heißt es für mich, es hilft sowieso nicht mehr. Ja. Aber das geht nicht so weit, dass du auch am Tag ganz oft duschen musst. Abends hast du gerade gesagt, aber... Das zum Glück nicht. Also das war aber auch mal, kommt drauf an, wenn ich natürlich jetzt irgendwo sein sollte, wo irgendjemand krank, dann natürlich dusche ich auch tagsüber. Also Ärzte meide ich also. Das ist Allgemeinärzte, das ist ganz furchtbar. Kannst du in große Kaufhäuser gehen? Mache ich, aber wie gesagt, da stehe ich total unter Stress, ne? Warst du in den letzten Jahren mal im Krankenhaus? Das ist schon wieder ein paar Jahre her, aber da war die Behandlung, ich bin da auch total wieder falsch gewesen, habe mich da auch beschwert, weil die haben mich, also ich war auf mich allein eingestellt, ne? Ja, ich meinte jetzt gar nicht nur wegen deiner Erkrankung, sondern einfach so. Und wie ist das dann im Krankenhaus, wo ja auch ganz viele Bakterien und Viren sind? Ja, also das versuche ich auch zu meiden. Wenn ich da nicht hin muss, jemanden besuchen, sage ich, okay, ich besuche dich, wenn du zu Hause bist. Also da, Krankenhäuser sind ja auch ganz eklig. So, jetzt hast du gerade gesagt, dass du schon ganz viel unternommen hast und es hat alles nichts genutzt. Nein. Nichts. Mir konnte kein Therapeut weiterhelfen. Dann sagte mir der Arzt, okay, ist unheilbar, beantragen Sie die Rente. Kannst ich konnte auch nicht arbeiten dadurch. Ich wollte arbeiten, ich bin Bürokauffrau. Und sobald da jemand krank war, habe ich einen Krankenschein abgegeben. Hast du denn eine Idee, welche Ursachen das Ganze vielleicht in deinem Leben, in deiner Kindheit haben könnte? Das habe ich schon so oft nachgedacht. Ich weiß es nicht. Mir kann keiner sagen, was als Kind meine Mutter nicht, die Eltern konnten nicht sagen, was irgendwie an mir vorgefallen ist. Es ist nicht vorgefallen. Warum ich ausgerechnet Angst vor so einer simplen Krankheit habe, kann mir keiner sagen. Es ist vielleicht nichts vorgefallen, aber dennoch hat es einen Grund. Ja, aber es... Und das ist die große Frage, was ist das für ein Grund? Und kann man da eine kann man da eine Stellschraube vielleicht verändern? Hast du mal eine Psychoanalyse gemacht? Nein. Also auf jeden Fall sollte dich gleich mein Psychologe mal beraten. Auch wenn du schon mit vielen Psychologen gesprochen hast, also er ist zum Beispiel Fachmann in Sachen Psychoanalyse. Ja. Vielleicht, man muss suchen. Ich hoffe mal, dass du noch nicht so weit bist und sagst, ja, ich habe aufgegeben und ich kann eh nichts verändern. Ich würde alles machen, um irgendwas dran zu, dass es besser wird, ne? Wenn du heute so sagst, wenn du dein Leben heute siehst, was ist heute das Allerbehinderndste für dich und Schlimmste für dich wegen dieser Erkrankung? Dass ich nicht arbeiten kann. Dass ich zu Hause sitze und nichts machen kann. Ja, ich würde so gern arbeiten, Geld verdienen. Ich kann nichts. Ja. Das kann man gut verstehen. Ich möchte unter Leute, ich möchte arbeiten, ich möchte in den Großraumbüro, wo ich ganz früher auch war, im Callcenter und überall. Ich habe gearbeitet und es geht gar nichts mehr. Aufgrund dieser Ängste. Gut, Mona, wir machen es so. Du legst auf und mein Psychologe, der Jürgen, ruft dich an und dann könnt ihr beide mal in Ruhe beraten. Alles klar, machen wir. Ich hoffe, dass was dabei rumkommt. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Ich danke dir. Sehr gerne. Auf Wiedersehen. Ich wünsche dir auch alles Gute, ne? Dankeschön, Mona. Tschüss. Ja, ciao. Tschüss. So, ihr Lieben, das war's für heute in der Technik Volker Tarke. Morgen sind wir auch wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen mit einer Sondersendung. Meine Kollegen haben etwas gebaut, so als Überraschung für mich. Ich weiß nicht, was es sein wird. Lassen wir uns gemeinsam überraschen. Freitag ist die letzte Sendung. Das wird eine relativ normale Sendung. Da freue ich mich dann auch sehr drauf, nochmal ganz normal dann mit euch reden zu können. Schöne Nacht, gute Nacht. Bis morgen, 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Bye, bye.